Herzlich willkommen beim Nachgedacht Podcast. Die besten Hörspiele der Welt. Ja, hallo liebe Hörer zu einer neuen Podcast-Folge vom Nachgedacht-Podcast. Heute mit Folge 4 insgesamt. Und heute soll es gehen um die 23. Folge von Dorian Hunter mit dem Titel Tod eines Freundes. Und darum geht es in dem Hörspiel. Anfang des 15. Jahrhunderts wird Juan Garcia de Tabera Zeuge einer Schöpfung, eines sogenannten Dämonendrillings, einer dämonischen Geburt quasi. Und er ist fest davon überzeugt, dass er diese dämonischen Kinder aus der Welt schaffen muss. Er muss sie, koste es, was es wolle, vernichten. Und bei dieser Schöpfung ist ebenfalls ein alter Weggefährte von Juan mit im Raum, nämlich der ominöse Lucero, welcher auch relativ zeitig von Juan um die Ecke gebracht wird. Juan macht sich daraufhin auf den Weg, die Spur des Dämonendrillings aufzunehmen und dringt nach einiger intensiver Recherche und einem sehr freundschaftlichen Kontakt zu einem Alchemisten auch in eine geheimnisvolle Burg ein, in der er mit seinem Freund Alfonso de Villa den Dämonendrilling vermutet. Das ganze Unterfangen geht nach einem ziemlich imposanten Gemetzel ordentlich nach hinten los und Juan Garcia de Tabera wird niedergeschlagen, während indessen in der Gegenwart Dorian Hunter seinem damaligen Leben um Juan Garcia de Tabera immer mehr auf die Schliche kommt, stellt er fest, dass unter anderem auch der Dämonendrilling wohl überlebt haben muss und sich gleichzeitig seine Freunde Norbert Hellenwein und Coco Zamis offensichtlich in der Schweiz befinden und dort in großer Gefahr schweben. Also macht sich Dorian auf in die Schweiz, um seinen Freunden beizustehen. Ja, vor uns liegt also die 23. Hörspielfolge von Dorian Hunter. Ich hatte es ja im letzten Podcast der Nummer 3.5 schon angekündigt, so halbwegs, dass ja hier kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten uns absolute Hörspielperlen ins Haus stehen, die sicherlich eine ganze Menge Qualität nochmal uns liefern, uns rausbringen können, hier was Erwachsenenhörspiele heutzutage anbelangt. Ich finde, Zaubermond bzw. Folgenreich haben hier nochmal zum Jahresabschluss einen absoluten Knaller rausgebracht. Mir gefällt dieses Hörspiel mit dem Titel Tod eines Freundes außerordentlich gut. Es ist, wie ich finde, wieder mal eine ganz, ganz einzigartige Dorian Hunter Folge, die wieder mal sehr kreativ, stilistisch als auch soundtechnisch präsentiert wird. Mir gefällt die Story eigentlich relativ gut. Ich war bei Dorian Hunter, muss ich ehrlich gestehen, nie der großartige Freund von den ewig langen Rückblenden in das, in die ewigen oder beziehungsweise in die ehemaligen Reinkarnationen von Dorian Hunters Seele. Das war ich schon nicht in der Doppelfolge 10.1, 10.2, wo es quasi mehr oder weniger um die Anfänge von Dorian Hunter ging. Und die Esmeralda-Doppelfolgen waren eigentlich ganz gut soweit, aber ich finde immer, ich bin immer ein sehr großer Freund davon, wenn Rahmenhandlung einfach auch vorangeht. Und ich finde so Rückblickfolgen immer so ein bisschen, die bremsen das immer, auch wenn sie eine ganze Menge Background-Wissen preisgeben und auch darstellen. Aber wenn dadurch dann irgendwie der Fluss der Erzählung in Stocken kommt, dann ist das, ich persönlich störe mich immer so ein bisschen daran. Ich bin immer eher ein Freund davon, wenn die Hintergrundinfos durch die Serie selber vermittelt werden, anstatt durch ewig lange Rückblenden oder Sonderfolgen. In dieser Folge ist es ganz geschickt gelöst worden, wie ich finde. Hier hat man deutlich Rückblenden als auch Rahmenhandlungen in der Gegenwart miteinander verbunden. Man hat das Ganze auch relativ geschickt verwoben miteinander. Und zwar tauchen Charaktere, Stimmen beispielsweise, sowohl im Spanien des 15. Jahrhunderts auch als auch in der Gegenwart in der Schweiz. Und das ist vielleicht in früheren Hörspielserien, Produktionen der 80er Jahre immer mal so ein Zeichen von ja, Alternativ- und Ideenlosigkeit gewesen. Heutzutage, glaube ich, kann man, wenn man Stimmen verschiedenen oder gleiche Stimmen verschiedenen Personen zuordnet, kann man sich das eigentlich nicht mehr leisten, weil der Hörer von heute da nicht mehr drauf abfährt, beziehungsweise das auch durchschaut. Und hier ist es ganz deutlich so gewollt, dass eine Stimme sozusagen mehreren Personen zugeordnet ist, weil das schon einen gewissen Grund hat und auch ein bisschen die Spannung einfach innerhalb dieser Hörspielfolge dann ja, steigert. Was hat mir sehr gut gefallen? In der Folge 23 hat mir besonders gut gefallen, dass wieder das Team um Marco Göllner in der Produktion, Marco Göllner zeichnet sich hier bereits in der 23. Folge als verantwortlicher Tonproduzent aus und auch derjenige, der das Hörspiel-Skript geschrieben hat, als auch die Regie geführt hat. Mir gefällt hier besonders, dass das Hörspiel wieder mal sehr kreativ präsentiert wurde. Beispielsweise sind die Rückblenden, also quasi die Geschichte um Juan Garcia de Tabera, ein bisschen aufgemacht wie eine alte Hörspielplatte, eine LP aus Vinyl. Man hört ganz zu Beginn des Hörspiels zum Beispiel das Knarzen und Knacken einer Vinylschallplatte. Und auch die Tonqualität ist deutlich mehr monolastig, ist nicht so Hightech-Stereo-Surround-mäßig, so wie es heutzutage in den Hörspielproduktionen gang und gäbe ist. Das Ganze wird dann auch durch einen anderen Erzähler, durch einen anderen Sprecher, nämlich Konstantin Jascharow, vollzogen. Und Juan Garcia de Tabera fungiert hier einerseits dann quasi als Erzähler, als auch Protagonist in den Rückblenden. Gleichzeitig switcht die Handlung immer wieder abwechselnd zwischen Vergangenheit und Gegenwart, so dass auch immer eine gewisse Abwechslung vorhanden ist, ist sich kontinuierlich eigentlich eine ganz bedrohlich anmutende Situation aufbaut, obwohl man eigentlich schon einen relativ makaberen Höhepunkt hat, ganz zu Beginn des Hörspiels, nämlich bei der Zeugung bzw. bei der Geburt des Dämonendrillings, ist das nicht der eigentliche Höhepunkt des Hörspiels. Das Ganze baut sich eigentlich, und so haben wir es eigentlich auch in den vergangenen Dorian Hunter Hörspielen immer wieder erlebt, baut sich ganz allmählich eigentlich eine ganz finstere Atmosphäre auf und die eigentlich immer zunehmend böse auf ein relativ unausweichliches böses Ende hinaussteuert. Das ist sowohl in der Vergangenheit der Fall als auch relativ dramatisch in der Gegenwart, als Dorian Hunter seinen Freunden in die Schweiz nachreist, um dort Norbert Hellenwein und Coco Zames vor dem ominösen Tyrann Rosquana, seines Zeichens Kunsthändler und Liebhaber, zu schützen. Das Ganze gipfelt dann, wie der Name des Titels schon sagt, im Tod eines Freundes. Tod eines Freundes ist auch in diesem Hörspiel eine mehrdeutige Namensgebung. Ohne zu viel zu spoilern, kann man schon verraten, dass es hier um Abschied nehmen geht. Abschied nehmen von liebgewonnenen Charakteren, Abschied nehmen von realen Menschen. Dieser Name, dieser Titelname, Tod eines Freundes, ist im Prinzip so bedeutungsschwanger und so treffend, wie im Prinzip schon lange kein Hörspieltitel mehr. Ich glaube, das Wildeste ist da, um ohne das großartig vorwegzunehmen, ist wirklich, dass es hier auch um wirklich das Ausscheiden verschiedenster Charaktere geht aus der Serie. Was für mich ein ganz feiner Zug war, ist dieser ganz kleine Bonustrack am Ende, das Outro. Und zwar sind dort Trevor Sullivan als auch Miss Pickford zusammen in einer Theateraufführung. Und auf dem Weg nach Hause nach der Theatervorführung wird Trevor Sullivan von einem Unbekannten niedergestochen und verstirbt noch am Tatort. Trevor Sullivan ist in der Staffel, in der Hörspielserie von Dorian Hunter, von Konrad Halver gesprochen worden. Und Konrad Halver wiederum ist Ende 2012 an Krebs verstorben, sodass auch Trevor Sullivan nicht mehr als adäquate Stimme auftauchen konnte. Ich finde es toll, wie man das eigentlich zu einem sinnvollen Abschluss gebracht hat. Und zwar hat man für diese knapp anderthalb Minuten Outro alte Tonaufnahmen von Konrad Halver verwendet, offensichtlich aus einem Interview, und hat darum quasi eine Dramaturgie, eine kleine Dramaturgie gebastelt, was absolut dramatisch, absolut sinnerfüllend ist in dem Augenblick und für mich ganz toll. Also und unter dem Titel Tod eines Freundes wirklich sehr passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, Konrad Halver war nicht nur ein großartiger Sprecher, manche werden ihn vielleicht noch aus den alten Europa-Hörspielen als Stimme von Winnetou kennen, aus den 60er Jahren. Konrad Halver war ein großartiger Sprecher. Ich habe ihn auch schon in anderen Hörspielserien erlebt, wie zum Beispiel der Schwarzen Sonne, und habe diese Stimme, diese Stimmfarbe eigentlich immer sehr gemocht. Und ja, man hat hier quasi sich von Konrad Halver verabschiedet. Auch wieder eine sehr kreative, sehr, sehr, finde ich, würdige Lösung. Allgemein ist dieses Hörspiel sehr kreativ gemacht. Soundtechnisch, muss ich sagen, habe ich erst gedacht, meine Kopfhörer wären kaputt, als ich mit dem Hörspielhören dieser Folge angefangen habe. Weil tatsächlich, und das wusste ich halt beim ersten Hören noch nicht, dass hier man zum Stilmittel der verschiedenen Tonqualitäten gegriffen hat, um halt diese verschiedenen Zeitebenen darzustellen. Doch tatsächlich war meine Kopfhörer nicht kaputt, sondern alles in bester Ordnung und man konnte hier wirklich dem Ganzen super lauschen. Soundtechnisch sind wir wieder auf Höhe der Zeit. Die Gegenwartsgeschichten sind absolut top produziert im Klang und machen absolut Spaß zu hören. Und auch wieder der Wechsel zur schlechteren bzw. eingeschränkteren Tonqualität ist hier eine willkommene Abwechslung. Man nimmt es dem Hörspiel absolut ab. Man kann sich auch entsprechend dann orientieren, in welcher Zeitschiene man sich befindet. Die Sprecher, Thomas Schmuckert als Dorian Hunter, ganz klar wieder auf Höhe seines Könnens, ganz super. Auch Konstantin von Jascharow macht einen tollen Job als Juan Garcia de Tabera. Wer mir sehr gut gefallen hat, ist Thürin Rosquana, also Lutz Riedel, als Thürin Rosquana. Und ja, das war's. Ja, also, wie ich finde, ein absolut super, gut produziertes, spannendes, abwechslungsreiches, dramatisches Hörspiel zum Ende des Jahres aus dem Hause Zaubermond, Dorian Hunter, Tod eines Freundes, Folge 23, unter anderem zu beziehen bei Amazon oder halt eben auch über iTunes oder direkt bei Folgenreich. Lasst euch das nicht entgehen. Überhaupt ist Dorian Hunter, wie ich finde, eine super Folge. Und ja, wenn ich das Ganze bewerten müsste, dann würde ich von 5 möglichen Sternen der Folge 23 von Dorian Hunter gute 4 Sterne geben. Eine Kleinigkeit oder eine kleine persönliche Anmerkung zum Thema Marco Göllner. Es ist so, ich habe ja über Marco Göllner beziehungsweise über die Hörspiele von Marco Göllner ja schon mal hier in einem Podcast berichtet, und zwar in Folge 1, Goldhagen Garden. Marco Göllner ist, wie ich weiß, Hörspielproduzent und kreativer Mensch aus Leib und Seele oder mit Leib und Seele. Ich verfolge seine Aktivitäten im Internet, habe auch viele andere Hörspielprojekte von ihm schon gehört. Ich mag seine Handschrift sehr und muss absolut auch die Kreativität anerkennen, mit der er arbeitet und mit der er seine Hörspiele macht und auch schreibt. Marco Göllner wird nach Folge 24 aus der Produktion von Dorian Hunter ausscheiden. Da gab es, so im Herbst diesen Jahres doch eine relativ schockierende Pressemitteilung von Dennis Erhardt, dem Produzenten von Dorian Hunter. Das Ganze sei wohl geschuldet von nicht überbrückbaren Differenzen und manchmal sei es eben auch besser, wenn man getrennte Wege geht. Das hat Marco Göllner dann auch relativ breit kommentiert und auch nochmal richtig gestellt, wie es ganz aus seiner Sicht gelaufen ist, nämlich dass er von diesen unüberwindbaren Hindernissen in der Zusammenarbeit eigentlich bis zu einem Telefonat vor kurzem gar nichts wusste. Auch da gibt es anscheinend Kommunikationsschwierigkeiten. Ich persönlich bedauere außerordentlich, dass Marco Göllner aus der Produktion aussteigt. Er hat nochmal gesagt, Dorian Hunter wird weitergehen nach Folge 24, das ist klar, aber er wird Dorian Hunter als Serie natürlich nicht so abschließen können, wie er sich das gewünscht hat. Auch inhaltlich nicht so oder stilistisch nicht so abschließen können, wie er das für Dorian Hunter bzw. für die Fans von Dorian Hunter sich das gewünscht hätte. Schlicht und ergreifend, weil er die Skripte und einen Großteil der Produktion von von Folge 24 einfach auch schon fertig hatte. Ja, und es bleibt wirklich spannend, wie sich Dorian Hunter dann ab Folge 25 entwickeln wird. Ich werde dem Ganzen eine Chance geben. Bin auch gespannt, wer die Produktion von Dorian Hunter übernehmen wird. Ich hoffe für die Serie und für das Team, dass es ein fähiger Mensch ist, der nicht die Stile oder das, was Dorian Hunter eigentlich ausmacht, nämlich dieses kreative Spiel mit verschiedenen Stilmitteln und Erzählarten, dass dieser damit bricht quasi und einen völlig langweiligen Schuh draus dreht. Das wäre, glaube ich, der Tod. Nichts ist von Dauer. Ich persönlich wünsche Marco Göllner alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass er sich vielleicht irgendwann mal einer anderen Serie anschließen kann oder vielleicht das nächste Hörspielprojekt relativ groß aufziehen kann. Das Zeug dazu hat er, glaube ich, hat ja auch schon Preise gewonnen im Hörspielbereich, wird da seinen Weg gehen, glaube ich, den er vielleicht auch schon längst gemacht hat. Ja, das ist eigentlich hier das Ende vom Hörspiel-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch ein bisschen gut informiert gefühlt über Dorian Hunter 23 und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen beim Nachgedacht Podcast, die besten Hörspiele der Welt.